Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge mit knapp 2 Stunden Musik aus dem Vermächtnis eines hochkarätigen, aber leider sehr kurzlebigen Trios. Heute Nacht gibt's Musik der Band of Gypsies. An ihr beteiligt waren Jimi Hendrix, Buddy Miles und Billy Cox. Am Mikrofon ist Michael Frank. over here. Das war eine bis vor 8 Jahren offiziell unzugängliche Rohfassung von Easy Rider, einem der vielen Hendrix-Songs, die erst posthum veröffentlicht wurden, erstmals mit reichlich Overdubs auf der LP Cry of Love im März 1971. Das erste Mal, dass ein Publikum diesen Song hörte, war am Mittwoch, dem 31. Dezember 1969, während des ersten von 4 Sets in Bill Grahams Fillmore East in New York. Der Song Easy Rider soll vom gleichnamigen Film mit Peter Fonda und Dennis Hopper inspiriert worden sein. Die ersten Lebenszeichen des Songs wurden laut der Hendrix-Website Plug Your Ears noch zu Experience-Zeiten bei einer Studio-Session im Mai 68 dokumentiert. Endgültige Form nahm die Nummer erst in Zusammenarbeit mit dem Bassisten Billy Cox und dem Drummer und Sänger Buddy Miles an. Billy Cox und Hendrix hatten schon Anfang der 60er Jahre in Bands zusammengespielt, während sie bei der US Army waren. Buddy Miles und Jimi Hendrix lernten sich bei einem Gig in Kanada kennen, 1964, als beide noch Begleitmusiker in R&B-Bands waren. Schon vor der gemeinsamen Zeit als Band of Gypsies jammten Hendrix und Miles oft zusammen. Im Frühjahr 68 stieg zum Beispiel Buddy Miles auf Bitten von Mitch Mitchell bei einem Gig spontan für eine Nummer ein, in San Francisco war das, und bereits auf dem letzten Experience-Album Electric Ladyland ist Buddy Miles bei 2 Tracks der Drummer. Auch während der letzten USA-Tournee der Experience im Frühjahr Sommer 69 machte Hendrix Studioaufnahmen mit Billy Cox und Buddy Miles. Die kontinuierliche Zusammenarbeit der drei begann aber erst im Spätherbst 69. Hendrix war auf Betreiben eines früheren Managers gerichtlich zur Ablieferung eines Albums mit neuem Material zu dessen Gunsten verurteilt worden, und da Hendrix Großensemble vom Woodstock Festival schon wieder Geschichte war, halfen ihm Buddy Miles und Billy Cox aus der Patsche. Um den Aufwand für das Pflichtalbum gering zu halten, wurden Live-Aufnahmen zum Jahreswechsel im Fillmore East anberaumt. Die Version von Easy Rider, die gerade zu Beginn dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk zu hören war, wurde im Dezember 1969 während einer Probe für die Fillmore East-Auftritte mitgeschnitten. Veröffentlicht wurde sie in Zusammenarbeit mit der Firma von Hendrix' Stiefschwester Janie. Das Label Dagger Records hat insgesamt 3 CDs mit Material aus den Proben und Jam-Sessions der Band of Gypsies veröffentlicht, bestellbar leider nur übers Internet. Zu finden ist diese Version von Easy Rider auf der CD Baggy's Rehearsal Sessions. We'll be right back. Jimi Hendrix zusammen mit der Band of Gypsies in der ersten Stunde des Neujahrstages 1970 im New Yorker Fillmore East mit Stepping Stone. Wenn man einen extra diesem Song gewidmeten Eintrag bei Wikipedia trauen kann, spielte Hendrix die Nummer nur zweimal in seinem Leben live vor Publikum, eben an jenem 1. Januar 1970, im zweiten und dritten Set seiner vier Auftritte in Bill Grahams Musentempel. Im April 1970 erschien Stepping Stone in einer Studioversion mit Buddy Miles und Billy Cox als Single, wurde dann aber schnell wieder vom Markt genommen. Hendrix schien unzufrieden mit dem Mix zu sein und ließ später Mitch Mitchell neue Schlagzeugparts einspielen und er nahm selber auch neue Gitarrentracks für die Nummer auf. Erste Spuren von Stepping Stone sind im Auftritt beim Woodstock Festival im August 69 dokumentiert, wo er ein paar Rhythmus-Gitarren-Ideen des Songs in Voodoo Child einfließen ließ. Auch die Heimaufnahmen aus einem Haus in der Nähe von Woodstock belegen die Entwicklungsgeschichte des Songs. Hendrix ließ bei spontanen Sessions immer wieder Themen von gerade in Arbeit befindlichen Songs einfließen. Ein Ausschnitt aus so einer Session war vor dem Live-Mitschnitt von Stepping Stone zu hören, inklusive eben einem Teil von Stepping Stone und einer Variante des durch den Woodstock-Film bekannt gewordenen Villanova Junction Blues. Zu hören waren hier nur zwei Musiker, Jimi Hendrix natürlich und Buddy Miles am Schlagzeug. Aufgenommen wurde die Session am 7. November 1969 in einem Studio des Record Plant Komplexes in New York. Die Aufmerksamkeit und Arbeit zahlloser Hendrix-Fans hat über die Jahrzehnte zu einer Fülle von ernstzunehmender Literatur geführt. Von Ende 66 bis zu seinem Tod am 18. September 1970 ist fast jeder Gig mit Setliste dokumentiert, ebenso tagebuchartig, welche Songs wann in welchen Studios aufgenommen wurden und welche Mitschnitte davon existieren. Und wer mag, kann dank der einen oder anderen posthumen Tonträgerveröffentlichung auch akustisch nachvollziehen, wie sich Songideen entwickeln. Hier ist noch ein Song von Jimi Hendrix, der im Jahr 1969 entstand. Laut der Hendrix-Website Plug Your Ears dokumentiert ein privater Probenmitschnitt vom Juni 69 Hendrix und Billy Cox Arbeit an einem Song namens Isabella. Zwei Monate später spielten Hendrix und Co. die Nummer beim Woodstock Festival, im September live in der Dick Cavett Show und ins Repertoire der Band of Gypsies wurde der Song auch übernommen. We'll be right back. zwei Versionen von einem Hendrix-Song, der erstmals im April 1970 kurzzeitig als B-Seite einer Single erhältlich war und danach erst wieder posthum veröffentlicht wurde, Isabella. Die Live-Version stammt aus dem ersten Set, den die Band of Gypsies am 31. Dezember 1969 im Fillmore East spielte. Die Instrumentalversion wurde ein paar Wochen zuvor am 7. November eingespielt. Wer die Orgelparts spielte, ist nicht überliefert. Vorstellbar ist aber, dass Buddy Miles oder Hendrix die Parts im Overdub-Verfahren selber eingespielt haben. Diese Instrumentalversion ist in meinen Ohren auch klingender Beweis, dass das Bestreben, einen Track ständig zu verbessern, schon mal zur Verschlimmbesserung führen kann. Die offiziell veröffentlichte Single-Version von Isabella hatte zwar mehr Gitarrenspuren und extrem viel Soul-Background-Gesang, klang aber eher steril und steif. Die Instrumentalversion wurde Ende 2006 erstmals offiziell veröffentlicht von Dagger Records. Inzwischen gibt es 11 solcher offiziellen Hendrix-Bootlegs von Dagger Records. Der Text von Isabella vermittelt die Perspektive eines Soldaten, der in Vietnam kämpft und seine Frau anruft. Im Internet sind zwei verschiedene Textvarianten überliefert. In der Studioversion liegt die Einheit des Soldaten unter Beschuss. Für Isabella, ihre Kinder und ihre Welt kämpfe er hier, und wenn sie ihm treu bliebe, hätte das Ganze auch einen Sinn. Danach wird die Hoffnung auf das Wiedersehen besungen und am Ende dieser Version heißt es: Ich spare mein Blut für dich auf. In der Transkription der Version vom Woodstock-Auftritt kommen noch die Zeilen vor: I'm fighting against nature, my heart. Interessanterweise spielte Hendrix zumindest zweimal in direktem Anschluss an Isabella den deutlich antimilitaristischen Song Machine Gun. Beim Auftritt in der Dick Cavett Show vom September 69 und im ersten Set der Band of Gypsies im New Yorker Fillmore East am 31. Dezember 69. Abgesehen von vielleicht ein oder zwei Terminen im September und Oktober 69 fanden die Proben, Studioaufnahmen und drei Konzertabende von Buddy Miles, Billy Cox und Jimi Hendrix im Zeitraum von nur 3 Monaten statt, zwischen Anfang November und Ende Januar 1969. Immerhin 9 neue Songs, darunter die Buddy Miles-Nummer Them Changes, wurden in der Vorbereitungszeit für die Fillmore-Auftritte erarbeitet und variiert. Und es blieb immer noch Zeit für spontane Coverversionen von Nummern wie Hoochie Coochie Man oder Blue Suede Shoes. Jazz. Little baby, baby, baby. Okay. Huh? Well, the show. Oh, 1 for the money, 2 for the show. 3, get ready. Now 4 to go. Don't. Same tempo, it's the same tempo. Okay, I'm sorry. Turn the drums up a little louder. Through the ear goggles. Oh, I'm still in the cell, goddamn. Where's the rest of that grass here? Grass here. Where's that goddamn grass? Okay, let's play with this. Let's play with this a little bit. Here you go. Start to check a do, check a do, check a do, check a do, check a do, check a. Wait a second. Check a do, check a do. No, only cymbal, and snare. To chakatu, chakatu, chakatu, katakatu, chakatu, chakatu. You know, the old, very old time. Only cymbal and snare, To chakatu, chakatu, chakatu, chakatu, chakatu, chakatu. Real old time. Katakatu. No, that's too fancy. No. Chakatu, chakatu, chakatu, chakatu, katakatu, chakatu, chakatu, chakatu, katakatu. Yeah, and the cymbal. Yeah. Do it without. Okay, I tell you what. Do it without the snare. Do it without the snare. And it will start like that. Okay. As soon as we come in. Yeah. As soon as we come in, then you come in with the bass drum and so forth. Huh? Huh? I feel evil. Evil. If you want trouble, you come to the right place. Well, since my baby's left me, I'm hard to pay to jail. Okay, here we go. 1, 2, 3, 4. You come for trouble? I've come to the right place. One for the money, two for the show. Musik von der Band The Gypsies mit Jimi Hendrix, Buddy Miles und Billy Cox gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein Ausschnitt aus einer circa 12-minütigen Jam-Session mit Blue Suede Shoes von Carl Perkins als Ausgangspunkt. Der kostbare Einblick in die zwanglose Atmosphäre der Session erschien 1973 nur in Europa auf dem offiziellen Album Loose Ends und genau der damals veröffentlichte Ausschnitt war gerade zu hören. Als vor wenigen Jahren die Nachlassverwalter von Hendrix Manager Mike Jeffries die lange Version inklusive späterer Patzer und gänzlich neuer Ideen veröffentlichten, gönnten sie den Käufern ausgerechnet die ersten anderthalb Minuten mit Hendrix Albereien und Demonstrieren der Schlagzeugfigur nicht. Wollten sie dem Hörer ersparen, dass Hendrix sich dabei als völlig stoned bezeichnet und im Nachsatz nach dem Rest vom Gras fragt? Hier sind noch zwei Coverversionen aus dem Repertoire der Band The Gypsies. Stop, eine Rhythm and Blues Nummer von Howard Tate aus dem Jahr 1968 und Bleeding Heart von Elmer James. Keine Sorge übrigens, wenn sich gegen Ende von Stop die Aufnahmequalität drastisch ändert, Ihr Radioempfänger ist nicht kaputt und die Sendeanlage des Deutschlandfunks ist auch nicht defekt. Das Ende von Stop und die komplette Version Bleeding Heart sind nur als Mitschnitt aus dem Publikum überliefert. Better stop it, baby. Better stop it, baby. Stop your jabbing around. You see it, I'm going right through the flow. Oh yeah, baby. Never knew how good a love could be. Love is gone and made a fool of me. Everything is hazy. Everything is hazy. One more kiss and you're back. Just a minute while I go catch my breath. You know how I feel, baby. Stop. That good old love about to scare all but a half to death, yeah. Oh yeah, baby. Thought I was a captain of my ship. Ah, yeah, yeah. Don't gonna make me lose my grip. Everything is lazy. You see, I'm about to go right through the floor. Oh yeah, baby. Thought I was a captain of my ship. Ah, your love, don't gonna make me lose my grip. Everything is hazy. Everything is hazy. One more kiss and you'll die. Hendrix, Buddy Miles und Billy Cox, die Band of Gypsies im New Yorker Fillmore East. Aus dem Set vor Mitternacht am 31.12.69 gab's den Elmo James Blues Bleeding Heart und aus dem Set nach Mitternacht ein Feature für Buddy Miles als Gesangssolisten, Stop, im Original von Howard Tate. Die erste Soundcheck-Stunde mit Musik der Band of Gypsies geht so langsam zu Ende, bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr, jetzt aber noch die ersten Minuten einer äußerst gelungenen Band of Gypsies-Version eines Songs, der noch aus den Zeiten der Jimi Hendrix Experience stammt, Voodoo Child, Slight Return. Okay, thanks a lot, you're ready to meet. We're trying to figure out how to play, but we only know about 6 songs right now, 7, 9. We're going to do the Praetorium, the Black Panthers national anthem. We'll be right back.